dass uns diese Taktik der absichtlichen Zweideutigkeit auch bei den Papstregistern begegnet, haben wir bereits an einem Beispiel aus dem Register Gregors des I. bestätigt gefunden. Im Register Johannes des VIII. Ist ein Brief einige Nummern darauf noch einmal abgeschrieben, bis etwa zur Mitte des Textes, wo plötzlich mitten im Satz abgebrochen ist. Siehe Kaspar, Seite 113. Rodenberg erwähnt den Fall, dass zwei identische Schreiben unter verschiedenem Datum erlassen sind. Das Register Gregors des VII. Erhält für die geschichtliche Forschung ein schweres Rätsel. Über die Wahl Gregors wird zweimal berichtet, einmal in dem sogenannten Wahlprotokoll, dann in einigen Briefen Gregors. Im Register ist unstreitig ein gewisser Widerspruch zwischen dem Wahlprotokoll und den unmittelbar folgenden Briefen, in denen Gregor selbst seine Wahl wesentlich anders schildert, entstanden. Gerade diesen Widerspruch hat man, als man in dem Register eine Abschrift sah, für den Charakter des Protokolls als Fälschung angeführt. Jetzt, nachdem das Register als Original erkannt ist, ergibt sich die Frage, ob Gregor selbst die Registrierung dieses Protokolls angeordnet hat oder Eigenmächtigkeit der siegreichen Wählerpartei vorliegt. Siehe Kaspar, Seite 203, Anmerkung 4. Diese kaspersche Fragestellung ist ein wahres Musterbeispiel, mit wie wenig gesundem Menschenverstand die heutige exakte Forschung an ihre Probleme herangeht. Kaspar meint einmal, ob nicht vielleicht Gregor selbst die Registrierung des Protokolls veranlasst habe? Oh nein, so dumm ist Gregor sicher nicht gewesen, dann hinter dem Protokoll seine ganz anderslautenden Briefe eintragen zu lassen, sodass nun sein famoses Register an dieser Stelle die krassesten Widersprüche fein offenkündig schwarz auf weiß verewigte. Und eine Wählerpartei soll eigenmächtig vielleicht das Protokoll ins Register haben einrücken lassen? Ohne dann auf die naheliegende Idee verfallen zu sein, dafür aber die widersprechenden Briefe gründlichst auszutilgen? Merkwürdige Psychologie auch im mittelalterlichen Rom. Aber wir brauchen gar nicht lange über die auch hier wieder einmal auftauchende und schon so vertraute Schwachsinnigkeit mittelalterlicher Menschen den Kopf zu schütteln. Die Tatsache, dass hier im Gregor-Register zwei sich schroff widersprechende Berichte stehen und trotz der späteren Korrektur des Registers hübsch stehen geblieben ist, beweist, dass hier mit voller Absicht doppelte Buchführung am Werke war, von Seiten der spätmittelalterlichen Fälschergenossenschaft natürlich. Sechstens, Nachtragung von Datierungen und Namen im Register. Wenn zum Beispiel das Gregor-Register eine Fälscherfrucht aus der universalen Aktion ist, so dürfen wir ohne Hellseher zu sein prophezeien, dass gewisse Brandmale der Fälschung, wie wir solche bereits an Urkunden und Chroniken zur Genüge entdeckt haben, auch in diesem Register anzutreffen sein werden. Es kann uns gar nicht mehr überraschen, von Zacek auf Seite 59 zu hören, aufgrund des Schriftbefundes kann es nicht zweifelhaft sein, dass die Datierung im Gregor-Register des Öfteren nachgetragen worden ist, oft in zwei Absätzen. Siehe da! Was Stamer zuerst an zweifellos echten Urkunden aus der sizilischen Kanzlei Karls des I. entdeckte und später in dem ganzen Urkundenbestande von der fränkischen Zeit bis hinab ins 15. Jahrhundert bestätigt fand, Nachtragung der Datierung, die gleiche Fälschungstaktik offenbart sich auch im Papstregister. Sogar oft in zwei Absätzen wurden im Register die Datumsangaben nachgetragen. Und dabei der grässliche chronologische Wirrwarr, der doch noch im Register herrscht. Die Väter der großen Aktion stolperten also auch, wie ja nicht anders zu erwarten war, bei der Schmiedung der päpstlichen Registerbände über das fatale Hindernis der Chronologie. Zu folgendem Befund nicken wir ebenfalls befriedigt und verständnisinnig. Es bleibt immerhin auffällig, dass in den Originalregistern bis 1200 die Kurzadressen nicht gleichzeitig mit dem Registertext auf das Pergament kamen. Im Register Gregors des VII. Müssen Jahrzehnte dazwischen liegen, siehe Zacek, Seite 63. Allerdings, das bleibt, wenn die Register echt wären, immerhin sehr auffällig. Merkwürdige Leute, diese Registratoren. Wenn Sie Ihre Eintragungen machten, ließen Sie die Kurzadressen immer erst weg, wie ja auch meist die Datierung. Woher sollten Sie Adressen und Datierung auch wissen? Aber halt, aus den Ihnen zwecks Eintragung vorgelegten Stücken mussten Sie das doch ersehen können. Das haben Sie eben nicht gekonnt, denn dann hätten Sie sicher auch Datierung und Adressen aus den Vorlagen ins Registerbuch geschrieben. Also waren die Verfertiger der Vorlagen so schlampig, Stücke in die Registratur zu geben, die erst halb fertig waren. Da warteten dann die Registratoren einige Jahrzehnte, bis sie sich einigermaßen mit den anderen Kanzleibeamten über so entsetzlich schwere Dinge geeinigt hatten. Und auch dann schossen sie noch die vielen Böcke. Sogar Revisoren machten ihre Sache nicht besser. Bezüglich des Registers Innozenz des Dritten erfahren wir nämlich, dass bei Datierungen zuerst ein Versehen des Registrators und dann noch ein Versehen des Revisors vorgekommen ist. Dabei hören wir seitens der Forscher andauernd von der vorzüglichen Organisation der päpstlichen Kanzlei. Zum Schluss müssen wir noch auf das für heutige Registerforschung allerschwerste Problem eingehen, an dessen Lösung sie glattweg verzweifelt. Die angewandten, blitzblanken und haarscharfen Methoden der heutigen Scheinkritik haben an diesem Punkte die berühmten Resultate zutage gefördert, die sich dadurch auszeichnen, dass sie sich heftig widersprechen. Es handelt sich um die Frage, wonach denn eigentlich registriert wurde, nach dem fertigen Original der Briefe, Urkunden oder nach dem Konzept, das heißt dem Entwurf der Briefe und so weiter. Schon, dass eine solche Frage überhaupt auftauchen kann, macht uns stutzig. Sollten denn die Kanzleibeamten der Kurie so hirnverbrannt gewesen sein, halbfertige Entwürfe feinsäuberlich im Register zu verewigen? Ja, sagen uns viele Registerfachleute, es muss so gewesen sein. Zacek lässt sich darüber wie folgt vernehmen. Wer sich darüber unterrichten will, ob die päpstlichen Register nach Originalen oder Konzepten geführt worden sind, wird in der Literatur eine ganze merkwürdige Unsicherheit feststellen müssen. Gründe für Registerführung nach Konzepten, nach Originalen sind von den verschiedensten Seiten vorgebracht worden. Der Zwiespalt reicht noch in das 19. Jahrhundert zurück und ist in den letzten Jahren nur noch vertieft worden. Siehe Zacek, Seite 37. Der Zwiespalt in dieser Frage ist tatsächlich so vertieft worden, dass sich heute zwei Forscherlager so schroff gegenüberstehen, dass ein Einigwerden überhaupt ausgeschlossen ist. Das Amüsante hierbei ist, jede Partei hat recht, allerdings immer nur zu 50%. Wir brauchen uns in dieser Zwickmühle nicht allzu lange aufzuhalten. Die Lösung des großen Rätsels heißt, es ist weder nach dem Original noch nach dem Konzept registriert worden, sondern die päpstlichen Register sind aus und nach der Fantasie der spätmittelalterlichen Fälschergenossen registriert, das heißt fabriziert worden. Das Resultat unserer Untersuchungen besteht in dem von vornherein zu erwartenden Nachweis, dass den Papstregistern die uns wohlbekannten Kainszeichen gelehrter Fälscherarbeit in wünschenswertester Deutlichkeit aufgeprägt sind. Alle diese charakteristischen Merkzeichen, Widersprüche einmal zwischen Originalregister und Registerabschrift, zum anderen zwischen Registereintragung und originalen Stücken, lückenhafte Registrierung, Fehler, Korrekturen, Lücken und Nachtragungen, Wirrwarr in der Chronologie, doppelte Buchführung und nicht zum wenigsten die eigenartige Mischmaschpsychologie der schwachsinnigen Registerschreiber sind laute Zeugen für die künstliche Geburt der Registerbände. Da nun die Papstregister, wie uns die Geschichtsforscher sagen, die Achse und das Zentrum aller mittelalterlicher Überlieferung darstellen, so beweist ihre Fälschung einmal, dass Rom an der großen Fälschungsaktion teilgenommen hat. Aber dieser Umstand lässt uns weiter die Frage aufwerfen, ob nicht vielleicht Rom, also die Kurie, die Führerrolle der ganzen Bewegung innehatte.